moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable, oui. Tout est en ordre. Moyenne. Moje Sylvie, wie geht es dir? Gut, und dir? Was misst du an der Stadt? Ich geh nach Kaffee. Ich muss auf den Markt gehen. Ich brauch Obst und Gemüse. Ich geh mit. Ich brauch ein bisschen Käse. Und ein Bouquet Blumen. Wir gehen den Ofen bei Freunden auf Besuch. A typical dialogue on a Saturday morning in the city, when people go to the market to buy some food and maybe some flowers to take to friends they meet for dinner. For us, it's the moment to discover how the plural is formed in Luxembourgish and to learn a few new words. There are a number of ways to form the plural. The most frequent one consists in adding un to the singular. Eng Blum, a flower, zwei Blumen. Eng Tulp, a tulip, zwei Tulpen. Eng Rose, a rose, zwei Rosen. Another fairly frequent way to form the plural is to add or to the singular. The bush, the forest, büscher. Geschäft, the shop, geschäfter. In other cases, the plural and the singular are the same, as in de champ, the shoe, chong, the shoes. Most words with a schen ending turn this schen into orchach in the plural. A breitchen, a breadroll, breidorchach, a mädchen, a girl, medorchach. Ein kanengchen, a rabbit, kanengerchach. If, however, this schön ending is preceded by an L, the schön is simply replaced by schoch. A puppelchen, a baby, puppelschoch. A kichelchen, a cookie, kichelschoch. A kaweschelchen, a squirrel, kaweschelschoch. Once more. Ein Tulp, zwei Tulpen. A Büsch, zwei Büsche. A Schong, zwei Schong. A Brätchen, zwei Brätascha. A puppelchen, zwei puppelcha. There are other ways to form the plural. We'll look at them as we move along. Now let's get back to our introductory dialogue. Moje Sylvie, wie geht es dir? Hello Sylvie, how are you doing? Gut, und dir? Fine. And how do you do? Wat misst du an der Stadt? What are you doing in town? Ich geh nach Kaffen. Ich muss auf den Markt gehen. Ich brauch Obst und Gemüse. I go shopping. I have to go to the market. I need fruits and vegetables. Ich geh mit. Ich brauche ein bisschen Käse und ein Bouquet Blumen. Beginn den Abend bei Freunden auf Besuch. I'll join you. I need some cheese and a bouquet of flowers. We are going to see friends tonight. No problem with the beginning of this dialogue. Was misst du an der Stadt? The mich is the second person singular of the irregular verb machen, to make, to do, of which we have already seen the third person singular, dat mich zusammen. So for all the persons we get, ich machen, du mich, hier sie hat mischt, mir machen, dir macht, sie machen. An der Stadt expresses the place where you are and therefore demands a dative case. If, on the other hand, you go into town, that's to say you express a direction with a point of arrival, you want the accusative case. Ich gehe an Stadt. Einkaufen gehen means to go shopping. You can also say, ich gehe Kommissionen machen. Ich gehe einkaufen, ich gehe Kommissionen machen. Ich muss auf den Markt gehen. The verb müssen is a so-called Modalverb, a model verb. That's to say a verb that modifies another verb. In this case, gehen, to go, ich muss auf den Markt gehen. Auf den Markt again expresses a direction. And we have an accusative case. If, however, we are at the market, we say op dem Markt. Ich bin op dem Markt. In fact, Luxembourgers who love contractions will never say op dem Markt, but Markt, which is short for op dem. Ich brauch Obst und Gemüse. Brauchen to need is another modal verb. Ich brauch, du brauchst, hier sie hat brauch, wir brauchen, dir braucht, sie brauchen. Obst und Gemüse are collective nouns and never change. Ich brauch a bisschen Käse. A bisschen means a little or some, and Käse is cheese in general. If you live here, you certainly know the famous Kachkäse, which Luxembourgers believe they invented. Although you also have a word for it in French, the concayotte, so you may question this claim to fame. But don't do that when there are Luxembourgers around. An der Bouquet Blumen. As we have seen, the plural Blumen is formed by adding un to the singular Blum. The same applies to buke, which becomes bukeen. Wir gehen den Oven bei frön auf Besuch. Den Oven means tonight. Frön is the plural of the masculine noun frönd, friend. The feminine version is fröndin, in the plural fröndinnen. Auf Besuch gehen means to pay a visit, to go and see. If you get visitors, you say, ich kriege Besuch.